Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin. Staat und Revolution. Erstes Kapitel: Klassengesellschaft und Staat. Punkt 1: Der Staat, ein Produkt der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze. Mit der Lehre von Marx geschieht jetzt dasselbe, was in der Geschichte wiederholt mit den Lehren revolutionärer Denker und Führer der unterdrückten Klassen in ihrem Befreiungskampf geschah. Die großen Revolutionäre wurden zu Lebzeiten von den unterdrückenden Klassen ständig verfolgt, die ihrer Lehre mit wildestem Ingrimm und wütendstem Hass begegneten, mit zügellosen Lügen und Verleumdungen gegen sie zu Felde zogen. Nach ihrem Tode versuchte man, sie in harmlose Götzen zu verwandeln, sie sozusagen heilig zu sprechen. Man gesteht ihrem Namen einen gewissen Ruhm zu, zur Tröstung und Betörung der unterdrückten Klassen, wobei man ihre revolutionäre Lehre des Inhalts beraubt, ihr die revolutionäre Spitze abbricht, sie vulgarisiert. Bei einer solchen Bearbeitung des Marxismus findet sich jetzt die Bourgeoisie mit den Opportunisten innerhalb der Arbeiterbewegung zusammen. Man vergisst, verdrängt und entstellt die revolutionäre Seite der Lehre, ihren revolutionären Geist. Man schiebt in den Vordergrund, man rühmt das, was für die Bourgeoisie annehmbar ist oder annehmbar erscheint. Alle Sozialchauvinisten sind heutzutage Marxisten. Spaß beiseite. Und immer häufiger sprechen deutsche bürgerliche Gelehrte, deren Spezialfach gestern noch die Ausrottung des Marxismus war, von dem nationaldeutschen Marx, der die zur Führung des Raubkrieges so glänzend organisierten Arbeiterverbände erzogen haben soll. Bei dieser Sachlage, bei der unerhörten Verbreitung, die die Entstellungen des Marxismus gefunden haben, besteht unsere Aufgabe in erster Linie in der Wiederherstellung der wahren marxischen Lehre vom Staat. Dazu wird es notwendig sein, eine ganze Reihe langer Zitate aus den Werken von Marx und Engels selbst anzuführen. Gewiss, die langen Zitate werden die Darstellung schwerfällig machen und ihrer Gemeinverständlichkeit keineswegs förderlich sein. Es ist aber absolut unmöglich, ohne sie auszukommen. Alle oder zumindest alle entscheidenden Stellen aus den Werken von Marx und Engels über die Frage des Staates müssen unbedingt möglichst vollständig angeführt werden, damit sich der Leser ein selbstständiges Urteil bilden kann über die gesamten Auffassungen der Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus und über die Entwicklung dieser Auffassungen, dann aber auch um deren Entstellung durch das heute herrschende Kautskianertum dokumentarisch nachzuweisen und anschaulich vor Augen zu führen. Wir beginnen mit dem verbreitetsten Werk von Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, das 1894 in Stuttgart bereits in 6. Auflage erschienen ist. Wir sind gezwungen, die Zitate selber aus dem deutschen Original zu übersetzen, da die russischen Übersetzungen, so zahlreich sie sind, zum größten Teil entweder unvollständig oder äußerst unbefriedigend sind. Der Staat, sagt Engels bei der Zusammenfassung seiner geschichtlichen Analyse, ist also keineswegs eine der Gesellschaft von außen aufgezwungene Macht. Ebenso wenig ist er die Wirklichkeit der sittlichen Idee, das Bild und die Wirklichkeit der Vernunft, wie Hegel behauptet. Er ist vielmehr ein Produkt der Gesellschaft auf bestimmter Entwicklungsstufe. Er ist das Eingeständnis, dass diese Gesellschaft sich in einen unlösbaren Widerspruch mit sich selbst verwickelt, sich in unversöhnliche Gegensätze gespalten hat, die zu bannen sie ohnmächtig ist. Damit aber diese Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden wirtschaftlichen Interessen, nicht sich und die Gesellschaft in fruchtlosem Kampf verzehren, ist eine scheinbar über der Gesellschaft stehende Macht nötig geworden, die den Konflikt dämpfen, innerhalb der Schranken der Ordnung halten soll. Damit aber diese Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden wirtschaftlichen Interessen, nicht sich und die Gesellschaft in fruchtlosem Kampf verzehren, ist eine scheinbar über der Gesellschaft stehende Macht nötig geworden, die den Konflikt dämpfen, innerhalb der Schranken der Ordnung halten soll. Und diese aus der Gesellschaft hervorgegangene, aber sich über sie stellende, sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht ist der Staat. Hier ist mit voller Klarheit der Grundgedanke des Marxismus über die historische Rolle und die Bedeutung des Staates zum Ausdruck gebracht. Der Staat ist das Produkt und die Äußerung der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze. Der Staat entsteht dort, dann und insofern, wo, wann und inwiefern die Klassengegensätze objektiv nicht versöhnt werden können. Und umgekehrt, das Bestehen des Staates beweist, dass die Klassengegensätze unversöhnlich sind. Gerade in diesem wichtigsten und grundlegenden Punkt beginnt die Entstellung des Marxismus, die in zwei Hauptlinien verläuft. Auf der einen Seite pflegen bürgerliche und besonders kleinbürgerliche Ideologen, die sich unter dem Druck unbestreitbarer geschichtlicher Tatsachen gezwungen sehen, anzuerkennen, dass der Staat nur dort vorhanden ist, wo es Klassengegensätze und Klassenkampf gibt, Marx in einer Weise zu verbessern, dass der Staat sich als ein Organ der Klassenversöhnung erweist. Nach Marx hätte der Staat weder entstehen noch bestehen können, wenn eine Versöhnung der Klassen möglich wäre. Bei den kleinbürgerlichen und philisterhaften Professoren und Publizisten kommt es, oft unter wohlwollenden Hinweisen auf Marx, so heraus, dass der Staat gerade die Klassen versöhne. Nach Marx ist der Staat ein Organ der Klassenherrschaft, ein Organ zur Unterdrückung der einen Klasse durch die andere, ist die Errichtung derjenigen Ordnung, die diese Unterdrückung sanktioniert und festigt, indem sie den Konflikt der Klassen dämpft. Nach Ansicht der kleinbürgerlichen Politiker ist die Ordnung gerade die Versöhnung der Klassen und nicht die Unterdrückung der einen Klasse durch die andere. Den Konflikt dämpfen bedeutet versöhnen und nicht es den unterdrückten Klassen unmöglich machen, bestimmte Mittel und Methoden des Kampfes zum Sturz der Unterdrücker zu gebrauchen. Alle Sozialrevolutionäre und Menschewiki zum Beispiel sind während der Revolution 1917, als sich die Frage nach der Bedeutung und der Rolle des Staates gerade in ihrer ganzen Größe erhob, sich praktisch erhob als Frage der sofortigen Aktion und zudem der Massenaktion, alle sind sie mit einem Schlag gänzlich zur kleinbürgerlichen Theorie der Versöhnung der Klassen durch den Staat hinabgesunken. Die zahllosen Resolutionen und Artikel der Politiker dieser beiden Parteien sind völlig von dieser kleinbürgerlichen und philisterhaften Theorie der Versöhnung durchdrungen. Dass der Staat das Organ der Herrschaft einer bestimmten Klasse ist, die mit ihrem Antipoden, der ihr entgegengesetzten Klasse, nicht versöhnt werden kann, das vermag die kleinbürgerliche Demokratie nie zu begreifen. Das Verhältnis zum Staat ist eines der anschaulichsten Zeugnisse dafür, dass unsere Sozialrevolutionäre und Menschewiki gar keine Sozialisten sind, was wir Bolschewiki schon immer nachwiesen, sondern kleinbürgerliche Demokraten mit einer beinahe sozialistischen Phraseologie. Nach Marx ist der Staat ein Organ der Klassenherrschaft, ein Organ zur Unterdrückung der einen Klasse durch die andere, ist die Errichtung derjenigen Ordnung, die diese Unterdrückung sanktioniert und festigt, indem sie den Konflikt der Klassen dämpft. Nach Ansicht der kleinbürgerlichen Politiker ist die Ordnung gerade die Versöhnung der Klassen und nicht die Unterdrückung der einen Klasse durch die andere. Den Konflikt dämpfen bedeutet versöhnen und nicht es den unterdrückten Klassen unmöglich machen, bestimmte Mittel und Methoden des Kampfes zum Sturz der Unterdrücker zu gebrauchen. Alle Sozialrevolutionäre und Menschewiki zum Beispiel sind während der Revolution 1917, als sich die Frage nach der Bedeutung und der Rolle des Staates gerade in ihrer ganzen Größe erhob, sich praktisch erhob als Frage der sofortigen Aktion und zudem der Massenaktion, alle sind sie mit einem Schlag gänzlich zur kleinbürgerlichen Theorie der Versöhnung der Klassen durch den Staat hinabgesunken. Die zahllosen Resolutionen und Artikel der Politiker dieser beiden Parteien sind völlig von dieser kleinbürgerlichen und philisterhaften Theorie der Versöhnung durchdrungen. Dass der Staat das Organ der Herrschaft einer bestimmten Klasse ist, die mit ihrem Antipoden, der ihr entgegengesetzten Klasse, nicht versöhnt werden kann, das vermag die kleinbürgerliche Demokratie nie zu begreifen. Das Verhältnis zum Staat ist eines der anschaulichsten Zeugnisse dafür, dass unsere Sozialrevolutionäre und Menschewiki gar keine Sozialisten sind, was wir Bolschewiki schon immer nachwiesen, sondern kleinbürgerliche Demokraten mit einer beinahe sozialistischen Phraseologie. Auf der anderen Seite ist die kautskianische Entstellung des Marxismus viel feiner. Theoretisch wird weder in Abrede gestellt, dass der Staat ein Organ der Klassenherrschaft ist, noch dass die Klassengegensätze unversöhnlich sind. Außer Acht gelassen oder vertuscht wird aber Folgendes. Wenn der Staat das Produkt der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze ist, wenn er eine über der Gesellschaft stehende und sich ihr mehr und mehr entfremdende Macht ist, so ist es klar, dass die Befreiung der unterdrückten Klasse unmöglich ist, nicht nur ohne gewaltsame Revolution, sondern auch ohne Vernichtung des von der herrschenden Klasse geschaffenen Apparats der Staatsgewalt, in dem sich diese Entfremdung verkörpert. Diese theoretisch von selbst einleuchtende Schlussfolgerung hat Marx, wie wir weiter unten sehen werden, aufgrund einer konkreten historischen Analyse der Aufgaben der Revolution mit größter Bestimmtheit gezogen. Und gerade diese Schlussfolgerung hat Kautsky, wir werden das ausführlich in unserer weiteren Darlegung nachweisen, vergessen und entstellt. Punkt 2. Besondere Formation bewaffneter Menschen, Gefängnisse und anderes. Gegenüber der alten Gentilorganisation, fährt Engels fort, kennzeichnet sich der Staat erstens durch die Einteilung der Staatsangehörigen nach dem Gebiet. Uns kommt diese Einteilung natürlich vor. Sie hat aber einen langwierigen Kampf gegen die alte Organisation nach Geschlechtern und Stämmen erfordert. Zitat: Das zweite ist die Einrichtung einer öffentlichen Gewalt, welche nicht mehr unmittelbar zusammenfällt mit der sich selbst als bewaffnete Macht organisierenden Bevölkerung. Diese besondere öffentliche Gewalt ist nötig, weil eine selbsttätige bewaffnete Organisation der Bevölkerung unmöglich geworden seit der Spaltung in Klassen. Diese öffentliche Gewalt existiert in jedem Staat. Sie besteht nicht bloß aus bewaffneten Menschen, sondern auch aus sachlichen Anhängseln, Gefängnissen und Zwangsanstalten aller Art, von denen die Gentilgesellschaft nicht wusste. Zitat Ende. Engels entwickelt nun den Begriff jener Macht, die man als Staat bezeichnet, der Macht, die aus der Gesellschaft hervorgegangen ist, sich aber über sie stellt und sich ihr mehr und mehr entfremdet. Worin besteht hauptsächlich diese Macht? In besonderen Formationen bewaffneter Menschen, die Gefängnisse und anderes zu ihrer Verfügung haben. Wir sind berechtigt, von besonderen Formationen bewaffneter Menschen zu sprechen, weil die jedem Staat eigentümliche öffentliche Gewalt nicht mehr unmittelbar zusammenfällt mit der bewaffneten Bevölkerung, mit ihrer selbsttätigen bewaffneten Organisation. Wie alle großen revolutionären Denker sucht Engels die Aufmerksamkeit der klassenbewussten Arbeiter gerade auf das zu lenken, was dem herrschenden Spießertum am wenigsten beachtenswert, am gewohntesten erscheint, auf das, was nicht nur durch fest eingewurzelte, sondern man kann sagen durch verknöcherte Vorurteile geheiligt ist. Das stehende Heer und die Polizei sind die Hauptwerkzeuge der Gewaltausübung der Staatsmacht, aber kann denn das anders sein? Vom Standpunkt der ungeheuren Mehrheit der Europäer am Ausgang des 19. Jahrhunderts, an die Engels sich wandte und die keine einzige große Revolution selbst miterlebt oder aus der Nähe beobachtet hatten, kann das nicht anders sein. Für sie ist es völlig unverständlich, was das für eine selbsttätige bewaffnete Organisation der Bevölkerung ist. Auf die Frage, warum besondere, über die Gesellschaft gestellte und sich ihr entfremdende Formation bewaffneter Menschen, Polizei, stehendes Heer, nötig geworden seien, ist der westeuropäische und der russische Philister geneigt, mit ein paar bei Spencer oder Michailowski entlehnten Phrasen zu antworten, auf die Komplizierung des öffentlichen Lebens, die Differenzierung der Funktion und dergleichen mehr hinzuweisen. Ein solcher Hinweis hat den Anschein der Wissenschaftlichkeit und schläfert den Spießbürger vortrefflich ein, da er das Wichtigste und Grundlegende vertuscht. Die Spaltung der Gesellschaft in einander unversöhnlich feindliche Klassen. Ohne diese Spaltung würde sich die selbsttätige bewaffnete Organisation der Bevölkerung zwar durch ihre Kompliziertheit, die Höhe ihrer Technik und so weiter von der primitiven Organisation der mit Baumästen bewaffneten Affenherde oder der des Urmenschen oder der in der Gentilgesellschaft zusammengeschlossenen Menschen unterscheiden, aber eine derartige Organisation wäre möglich. Sie ist unmöglich, weil die zivilisierte Gesellschaft in feindliche und noch dazu unversöhnlich feindliche Klassen gespalten ist, deren selbsttätige Bewaffnung zu einem bewaffneten Kampf unter ihnen führen würde. Es bildet sich der Staat heraus, es wird eine besondere Macht geschaffen, besondere Formationen bewaffneter Menschen entstehen und jede Revolution, die den Staatsapparat zerstört, zeigt uns sehr deutlich, wie die herrschende Klasse, die ihr dienenden besonderen Formationen bewaffneter Menschen zu erneuern sucht und wie die unterdrückte Klasse danach strebt, eine neue Organisation dieser Art zu schaffen, die fähig ist, nicht den Ausbeutern, sondern den Ausgebeuteten zu dienen. Engels wirft in der angeführten Betrachtung theoretisch dieselbe Frage auf, die uns jede große Revolution in der Praxis anschaulich und zudem im Ausmaß der Massenaktion stellt, nämlich die Frage nach dem Verhältnis zwischen den besonderen Formationen bewaffneter Menschen und der selbsttätigen bewaffneten Organisation der Bevölkerung. Wir werden sehen, wie diese Frage durch die Erfahrungen der europäischen und der russischen Revolution konkret illustriert wird. Doch kehren wir zur Darstellung von Engels zurück. Er weist darauf hin, dass zuweilen, zum Beispiel hier und dort in Nordamerika, diese öffentliche Gewalt schwach ist. Es handelt sich um eine für die kapitalistische Gesellschaft seltene Ausnahme und um diejenigen Teile Nordamerikas in seiner vorimperialistischen Periode, wo der freie Kolonist vorherrschte, dass sie sich aber allgemein gesprochen verstärkt. Zitat: Sie soll heißen, die öffentliche Gewalt verstärkt sich aber in dem Maß, wie die Klassengegensätze innerhalb des Staates sich verschärfen und wie die einander begrenzenden Staaten größer und volkreicher werden. Man sehe nur unser heutiges Europa an, wo Klassenkampf und Eroberungskonkurrenz die öffentliche Macht auf eine Höhe emporgeschraubt haben, auf der sie die ganze Gesellschaft und selbst den Staat zu verschlingen droht. Zitat Ende. Das ist nicht später als Anfang der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts geschrieben worden. Das letzte Vorwort von Engels datiert vom 16. Juni 1891. Damals nahm die Wendung zum Imperialismus sowohl im Sinne der völligen Herrschaft der Trusts und der Allmacht der größten Banken als auch im Sinne einer grandiosen Kolonialpolitik und so weiter in Frankreich gerade erst ihren Anfang, noch schwächer war sie in Nordamerika und Deutschland. Seitdem hat die Eroberungskonkurrenz Riesenschritte vorwärts getan, umso mehr als zu Beginn des zweiten Jahrhunderts des 20. Jahrhunderts der Erdball endgültig unter diese konkurrierenden Eroberer, das heißt die räuberischen Großmächte, aufgeteilt war. Seit dieser Zeit sind die Rüstungen zu Lande und zu Wasser ins Ungeheure gewachsen und der Raubkrieg 1914 bis 1917 um die Beherrschung der Welt durch England oder Deutschland, um die Teilung der Beute hat das Verschlingen aller Kräfte der Gesellschaft durch die räuberische Staatsmacht in solchem Maße gesteigert, dass eine völlige Katastrophe naht. Engels vermochte schon 1891 auf die Eroberungskonkurrenz als auf eines der wichtigsten Merkmale der Außenpolitik der Großmächte hinzuweisen. Doch in den Jahren 1914 bis 1917, als gerade diese um ein Vielfaches verschärfte Konkurrenz den imperialistischen Krieg hervorgerufen hat, bemänteln die Halunken des Sozialchauvinismus die Verteidigung der Raubinteressen ihrer Bourgeoisie mit Phrasen über Verteidigung des Vaterlands, über Schutz der Demokratie und der Revolution und dergleichen mehr. Punkt 3. Der Staat, ein Werkzeug zur Ausbeutung der unterdrückten Klasse. Zur Aufrechterhaltung einer besonderen, über der Gesellschaft stehenden öffentlichen Gewalt sind Steuern und Staatsschulden nötig. Im Besitz der öffentlichen Gewalt und des Rechts der Steuereintreibung, schreibt Engels, stehen die Beamten nun da als Organ der Gesellschaft über der Gesellschaft. Die freie, willige Achtung, die den Organen der Gentilverfassung gezollt wurde, genügt ihnen nicht, selbst wenn sie sie haben könnten. Es werden Ausnahmegesetze über die Heiligkeit und Unverletzlichkeit der Beamten geschaffen. Der lumpigste Polizeidiener hat mehr Autorität als alle Organe der Gentilgesellschaft zusammengenommen. Aber der mächtigste Fürst und der größte Staatsmann oder Feldherr der Zivilisation kann den geringsten Gentilvorsteher beneiden um die unerzwungene und unbestrittene Achtung, die ihm gezollt wird. Hier wird die Frage nach der privilegierten Stellung der Beamten als Organe der Staatsgewalt aufgeworfen. Als das Grundlegende wird hervorgehoben, was stellt sie über die Gesellschaft? Wir werden sehen, wie die Pariser Kommune 1871 diese theoretische Frage praktisch zu lösen suchte und wie Kautsky sie 1912 reaktionär vertuschte. Da der Staat entstanden ist aus dem Bedürfnis, Klassengegensätze im Zaum zu halten, da er aber gleichzeitig mitten im Konflikt dieser Klassen entstanden ist, so ist er in der Regel Staat der mächtigsten, ökonomisch herrschenden Klasse, die vermittelst seiner auch politisch herrschende Klasse wird und so neue Mittel erwirbt zur Niederhaltung und Ausbeutung der unterdrückten Klasse. Nicht nur der Antike und der Feudalstaat waren Organe zur Ausbeutung der Sklaven und Leibeigenen und hörigen Bauern, sondern es ist auch der moderne Repräsentativstaat Werkzeug der Ausbeutung der Lohnarbeit durch das Kapital. Ausnahmsweise indes kommen Perioden vor, wo die kämpfenden Klassen einander so nahe das Gleichgewicht halten, dass die Staatsgewalt als scheinbare Vermittlerin momentan eine gewisse Selbstständigkeit gegenüber beiden erhält. So die absolute Monarchie des 17. und 18. Jahrhunderts, so der Bonapartismus des Ersten und Zweiten Kaiserreichs in Frankreich, so Bismarck in Deutschland. Und so, fügen wir von uns hinzu, die Regierung Kerensky im republikanischen Russland, nachdem sie dazu übergegangen ist, das revolutionäre Proletariat zu verfolgen, in einem Moment, da die Sowjets infolge der Führung der kleinbürgerlichen Demokraten schon machtlos sind und die Bourgeoisie noch nicht stark genug ist, um sie ohne weiteres auseinanderzujagen. In der Demokratischen Republik, fährt Engels fort, übt der Reichtum seine Macht indirekt, aber umso sicherer aus, und zwar erstens durch seine direkte Beamtenkorruption, Amerika, und zweitens durch die Allianz von Regierung und Börse, Frankreich und Amerika. Heute haben Imperialismus und Herrschaft der Banken diese beiden Methoden, die Allmacht des Reichtums in jeder beliebigen demokratischen Republik zu behaupten und auszuüben, zu einer außergewöhnlichen Kunst entwickelt. Wenn beispielsweise schon in den ersten Monaten der Demokratischen Republik in Russland sozusagen im Honigmond des Ehebundes der Sozialisten, der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki mit der Bourgeoisie Herr Palczynski in der Koalitionsregierung alle Maßnahmen zur Zügelung der Kapitalisten und ihrer Raubgier, ihrer Plünderung der Staatskasse durch Heereslieferungen sabotierte, wenn dann der aus dem Ministerium ausgetretene Herr Palczynski, der natürlich durch einen anderen ebensolchen Palczynski ersetzt worden ist, von den Kapitalisten durch ein Pöstchen mit einem Gehalt von 120.000 Rubel jährlich belohnt wurde, wie nennt man das dann? Direkte Korruption oder indirekte? Allianz der Regierung mit den Syndikaten oder nur freundschaftliche Beziehungen? Welche Rolle spielen die Tschernow und Zereteli, die Avksentiev und Skobelev? Sind sie direkte Bundesgenossen der Millionäre, die den Staat bestehlen, oder nur indirekte? Die Allmacht des Reichtums ist in der Demokratischen Republik deshalb sicherer, weil sie nicht von einzelnen Mängeln des politischen Mechanismus, von einer schlechten politischen Hülle des Kapitalismus abhängig ist. Die Demokratische Republik ist die denkbar beste politische Hülle des Kapitalismus und daher begründet das Kapital, nachdem es durch die Palczynski, Tschernow, Zereteli und Co. von dieser besten Hülle Besitz ergriffen hat, seine Macht derart zuverlässig, derart sicher, dass kein Wechsel weder der Person noch der Institution noch der Parteien der bürgerlich-demokratischen Republik diese Macht erschüttern kann. Es muss noch hervorgehoben werden, dass Engels mit größter Entschiedenheit das allgemeine Stimmrecht als Werkzeug der Herrschaft der Bourgeoisie bezeichnet. Das allgemeine Stimmrecht, sagt er, unter offensichtlicher Berücksichtigung der langjährigen Erfahrung der deutschen Sozialdemokratie ist, Zitat, der Gradmesser der Reife der Arbeiterklasse. Mehr kann und wird es nie sein im heutigen Staat. Zitat Ende. Die kleinbürgerlichen Demokraten vom Schlage unserer Sozialrevolutionäre und Menschewiki sowie ihre leiblichen Brüder, alle Sozialchauvinisten und Opportunisten Westeuropas, erwarten eben vom allgemeinen Stimmrecht mehr. Sie sind in dem falschen Gedanken befangen und suggerieren ihnen, dem Volke, das allgemeine Stimmrecht sei im heutigen Staat imstande, den Willen der Mehrheit der Werktätigen wirklich zum Ausdruck zu bringen und seine Realisierung zu sichern. Wir können hier diesen falschen Gedanken nur anführen, nur darauf hinweisen, dass die vollkommene, klare, genaue, konkrete Erklärung von Engels in der Propaganda und Agitation der offiziellen, das heißt opportunistischen sozialistischen Parteien auf Schritt und Tritt entstellt wird. Wie völlig falsch dieser Gedanke ist, den Engels hier verwirft, wird in unseren weiteren Darlegungen der Auffassungen von Marx und Engels über den heutigen Staat ausführlich klargelegt. Engels fasst seine Auffassungen in seinem populärsten Werk in folgenden Worten zusammen. Der Staat ist also nicht von Ewigkeit her. Es hat Gesellschaften gegeben, die ohne ihn fertig wurden, die von Staat und Staatsgewalt keine Ahnung hatten. Auf einer bestimmten Stufe der ökonomischen Entwicklung, die mit der Spaltung der Gesellschaft in Klassen notwendig verbunden war, wurde durch diese Spaltung der Staat eine Notwendigkeit. Wir nähern uns jetzt mit raschen Schritten einer Entwicklungsstufe der Produktion, auf der das Dasein dieser Klassen nicht nur aufgehört hat, eine Notwendigkeit zu sein, sondern ein positives Hindernis der Produktion wird. Sie werden fallen, ebenso unvermeidlich, wie sie früher entstanden sind. Mit ihnen fällt unvermeidlich der Staat. Die Gesellschaft, die die Produktion auf Grundlage freier und gleicher Assoziation der Produzenten neu organisiert, versetzt die ganze Staatsmaschine dahin, wohin sie dann gehören wird. Ins Museum der Altertümer, neben das Spinnrad und die bronzene Axt. Man trifft dieses Zitat in der Propaganda- und Agitationsliteratur der heutigen Sozialdemokratie nicht oft an. Aber selbst dann, wenn dieses Zitat vorkommt, gebraucht man es meistenteils so, als machte man eine Verbeugung vor einem Heiligenbild, das heißt als offizielle Bekundung der Ehrerbietung vor Engels, ohne jeden Versuch zu erfassen, einen wie weittragenden und tiefgreifenden Aufschwung der Revolution dieses Versetzen der ganzen Staatsmaschine ins Museum der Altertümer voraussetzt. Meistenteils fehlt sogar das Verständnis für das, was Engels als Staatsmaschine bezeichnet. Punkt 4. Das Absterben des Staates und die gewaltsame Revolution. Die Worte Engels über das Absterben des Staates sind weit und breit so bekannt, sie werden so oft zitiert, zeigen so plastisch, worin die Quintessenz der landläufigen Verfälschung des Marxismus zum Opportunismus besteht, dass es geboten erscheint, eingehend bei ihnen zu verweilen. Wir zitieren die ganze Betrachtung, der sie entnommen sind. Das Proletariat ergreift die Staatsgewalt und verwandelt die Produktionsmittel zunächst in Staatseigentum. Aber damit hebt es sich selbst als Proletariat, damit hebt es alle Klassenunterschiede und Klassengegensätze auf und damit auch den Staat als Staat. Die bisherige sich in Klassengegensätzen bewegende Gesellschaft hatte den Staat nötig, das heißt eine Organisation der jedesmaligen ausbeutenden Klasse zur Aufrechterhaltung ihrer äußeren Produktionsbedingungen, also namentlich zur gewaltsamen Niederhaltung der ausgebeuteten Klasse in den durch die bestehende Produktionsweise gegebenen Bedingungen der Unterdrückung. Sklaverei, Leibeigenschaft oder Hörigkeit, Lohnarbeit. Der Staat war der offizielle Repräsentant der ganzen Gesellschaft, ihre Zusammenfassung in einer sichtbaren Körperschaft. Aber er war dies nur insofern, er der Staat derjenigen Klasse war, welche selbst für ihre Zeit die ganze Gesellschaft vertrat. Im Altertumsstaat der sklavenhaltenden Staatsbürger, im Mittelalter des Feudaladels, in unserer Zeit der Bourgeoisie. Indem er endlich tatsächlich Repräsentant der ganzen Gesellschaft wird, macht er sich selbst überflüssig. Sobald es keine Gesellschaftsklasse mehr in der Unterdrückung zu halten gibt, sobald mit der Klassenherrschaft und dem in der bisherigen Anarchie der Produktion begründeten Kampf ums Einzeldasein auch die daraus entspringenden Kollisionen und Exzesse beseitigt sind, gibt es nichts mehr zu reprimieren, das eine besondere Repressionsgewalt einen Staat nötig machte. Der erste Akt, worin der Staat wirklich als Repräsentant der ganzen Gesellschaft auftritt, die Besitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft, ist zugleich sein letzter selbstständiger Akt als Staat. Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche Verhältnisse wird auf einem Gebiete nach dem anderen überflüssig und schläft dann von selbst ein. An die Stelle der Regierung über Personen tritt die Verwaltung von Sachen und die Leitung von Produktionsprozessen. Der Staat wird nicht abgeschafft, er stirbt ab. Hieran ist die Phrase vom freien Volksstaat zu messen, also sowohl nach ihrer zeitweiligen agitatorischen Berechtigung wie nach ihrer endgültigen wissenschaftlichen Unzulänglichkeit. Hieran ebenfalls die Forderung der sogenannten Anarchisten, der Staat solle von heute auf morgen abgeschafft werden. Zitat Ende. Ohne zu fürchten, fehlzugehen, darf man sagen, dass von dieser wunderbar gedankenreichen engelschen Betrachtung nur so viel wirkliches Gemeingut des sozialistischen Denkens in den heutigen sozialistischen Parteien geworden ist, dass der Staat nach Marx abstirbt, im Unterschied zur anarchistischen Lehre von der Abschaffung des Staates. Den Marxismus so zurechtzustutzen, heißt ihn zu Opportunismus herabmindern, denn bei einer solchen Auslegung bleibt nur die vage Vorstellung von einer langsamen, gleichmäßigen, allmählichen Veränderung übrig, als gäbe es keine Sprünge und Stürme, als gäbe es keine Revolution. Das Absterben des Staates im landläufigen, allgemeinen, verbreiteten Sinne, im Massensinne, wenn man so sagen darf, bedeutet zweifellos eine Vertuschung, wenn nicht gar eine Verneinung der Revolution. Indessen bedeutet eine solche Auslegung die gröbste, nur für die Bourgeoisie vorteilhafte Entstellung des Marxismus, die theoretisch auf dem Außerachtlassen der wichtigsten Umstände und Erwägungen beruht, wie sie allein schon in der gleichen, von uns vollständig zitierten, zusammenfassenden Betrachtung von Engels dargelegt sind. Erstens, ganz zu Anfang dieser Betrachtung sagt Engels, dass das Proletariat, indem es die Staatsgewalt ergreift, den Staat als Staat aufhebt. Darüber nachzudenken, was das zu bedeuten hat, ist nicht üblich. Gewöhnlich wird dies entweder ganz ignoriert oder für eine Art hegelianische Schwäche von Engels gehalten. In Wirklichkeit drücken diese Worte kurz die Erfahrungen einer der größten proletarischen Revolutionen, die Erfahrungen der Pariser Kommune von 1871 aus, worüber an entsprechender Stelle ausführlicher gesprochen werden soll. In Wirklichkeit spricht Engels hier von der Aufhebung des Staates der Bourgeoisie durch die proletarische Revolution, während sich die Worte vom Absterben auf die Überreste des proletarischen Staatswesens nach der sozialistischen Revolution beziehen. Der bürgerliche Staat stirbt nach Engels nicht ab, sondern er wird in der Revolution vom Proletariat aufgehoben. Nach dieser Revolution stirbt der proletarische Staat oder Halbstaat ab. Zweitens, der Staat ist eine besondere Repressionsgewalt. Diese großartige und überaus tiefe Definition legt Engels hier ganz klar und eindeutig dar. Aus ihr folgt aber, dass die besondere Repressionsgewalt der Bourgeoisie gegen das Proletariat eine Handvoll reicher Leute gegen die Millionen der Werktätigen abgelöst werden muss durch eine besondere Repressionsgewalt des Proletariats gegen die Bourgeoisie, die Diktatur des Proletariats. Darin eben besteht die Aufhebung des Staates als Staat. Darin eben besteht der Akt der Besitzergreifung der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft. Und es ist ohne weiteres klar, dass eine solche Ablösung der einen, bürgerlichen, besonderen Gewalt durch eine andere, proletarische, besondere Gewalt unter keinen Umständen in Form des Absterbens erfolgen kann. Drittens. Vom Absterben und noch plastischer und bildhafter vom Einschlafen spricht Engels ganz klar und eindeutig in Bezug auf die Epoche nach der Besitzergreifung der Produktionsmittel durch den Staat im Namen der gesamten Gesellschaft, das heißt nach der sozialistischen Revolution. Wir wissen alle, dass die politische Form des Staates in dieser Zeit die vollkommenste Demokratie ist. Doch keinem der Opportunisten, die den Marxismus schamlos verzerren, kommt es in den Sinn, dass hier bei Engels somit vom Einschlafen und Absterben der Demokratie die Rede ist. Auf den ersten Blick mag das sehr sonderbar erscheinen. Doch unverständlich bleibt das nur dem, der nicht bedacht hat, dass die Demokratie auch ein Staat ist und dass folglich auch die Demokratie verschwinden wird, sobald der Staat verschwindet. Den bürgerlichen Staat kann nur die Revolution aufheben. Der Staat überhaupt, das heißt die vollkommenste Demokratie, kann nur absterben. Viertens. Nachdem Engels seinen berühmten Satz »Der Staat stirbt ab« aufgestellt hat, erläutert er sofort konkret, dass dieser Satz sich sowohl gegen die Opportunisten als auch gegen die Anarchisten richtet. Dabei steht bei Engels an erster Stelle diejenige Folgerung aus dem Satz vom Absterben des Staates, die gegen die Opportunisten gerichtet ist. Man könnte wetten, dass von 10.000 Menschen, die vom Absterben des Staates gelesen oder gehört haben, 9.990 überhaupt nicht wissen oder sich nicht entsinnen, dass Engels seine Schlussfolgerungen aus diesem Satz nicht nur gegen die Anarchisten richtete. Und von den übrigen 10 Menschen wissen 9 sicherlich nicht, was der freie Volksstaat ist und warum in dem Angriff auf diese Losung ein Angriff auf die Opportunisten steckt. So wird Geschichte geschrieben. So wird die große revolutionäre Lehre unmerklich dem herrschenden Spießbürgertum angepasst. Die Schlussfolgerung gegen die Anarchisten wurde tausende Male wiederholt, banalisiert und möglichst versimpelt in die Köpfe eingehämmert und gewann die Festigkeit eines Vorurteils. Die Schlussfolgerung gegen die Opportunisten aber wurde vertuscht und vergessen. Der freie Volksstaat war eine Programmforderung und landläufige Losung der deutschen Sozialdemokraten der 70er Jahre. Irgendeinen politischen Inhalt außer einer kleinbürgerlich-schwülstigen Umschreibung des Begriffs Demokratie hat diese Losung nicht. Soweit in ihr legal die Demokratische Republik angedeutet wurde, war Engels bereit, aus agitatorischen Gründen zeitweilig die Berechtigung dieser Losung gelten zu lassen. Diese Losung war aber opportunistisch, denn sie brachte nicht nur eine Beschönigung der bürgerlichen Demokratie, sondern auch eine Verkennung der sozialistischen Kritik an jedwedem Staat überhaupt zum Ausdruck. Wir sind für die Demokratische Republik als die für das Proletariat unter dem Kapitalismus beste Staatsform, aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch in der allerdemokratischsten bürgerlichen Republik Lohnsklaverei das Los des Volkes ist. Ferner? Jedweder Staat ist eine besondere Repressionsgewalt gegen die unterdrückte Klasse. Darum ist ein jeder Staat unfrei und kein Volksstaat. Marx und Engels haben das ihren Parteigenossen in den 70er Jahren wiederholt auseinandergesetzt. Fünftens. In dem gleichen Werk von Engels, in dem die Betrachtung über das Absterben des Staates enthalten ist, an die sich alle erinnern, finden sich Ausführungen über die Bedeutung der gewaltsamen Revolution. Die geschichtliche Bewertung ihrer Rolle wird bei Engels zu einer wahren Lobrede auf die gewaltsame Revolution. Dessen erinnert sich niemand. Über die Bedeutung dieses Gedankens zu reden, ja auch nur nachzudenken, ist in den heutigen sozialistischen Parteien nicht üblich. In der täglichen Propaganda und Agitation unter den Massen spielen diese Gedanken gar keine Rolle. Indes sind sie mit dem Absterben des Staates untrennbar zu einem harmonischen Ganzen verbunden. Hier diese Ausführungen von Engels. Dass die Gewalt aber noch eine andere Rolle als die einer Vollbringerin des Bösen in der Geschichte spielt, eine revolutionäre Rolle, dass sie in Marx Worten die Geburtshelferin jeder alten Gesellschaft ist, die mit einer neuen schwanger geht, dass sie das Werkzeug ist, womit sich die gesellschaftliche Bewegung durchsetzt und erstarrte, abgestorbene politische Formen zerbricht, davon kein Wort bei Herrn Düring. Nur unter Seufzen und Stöhnen gibt er die Möglichkeit zu, dass zum Sturz der Ausbeutungswirtschaft vielleicht Gewalt nötig sein werde. Leider. Denn jede Gewaltanwendung demoralisiere den, der sie anwendet. Und das angesichts des hohen moralischen und geistigen Aufschwungs, der die Folge jeder siegreichen Revolution war. Und das in Deutschland, wo ein gewaltsamer Zusammenstoß, der dem Volk ja aufgenötigt werden kann, wenigstens den Vorteil hätte, die aus der Erniedrigung des Dreißigjährigen Krieges in das nationale Bewusstsein gedrungene Bedientenhaftigkeit auszutilgen. Und diese matte, saft- und kraftlose Predigerdenkweise macht den Anspruch, sich der revolutionärsten Partei aufzudrängen, die die Geschichte kennt? Zitat Ende. Wie lässt sich diese Lobrede auf die gewaltsame Revolution, die Engels beharrlich von 1878 bis 1894, das heißt bis zu seinem Tode, den deutschen Sozialdemokraten darbot, mit der Theorie vom Absterben des Staates in einer Lehre vereinen? Gewöhnlich vereint man beides mit Hilfe des Eklektizismus, eines ideenlosen oder sophistischen Herausgreifens, willkürlich oder den Machthabern zu gefallen, bald der einen, bald der anderen Betrachtung, wobei in 99 von 100 Fällen, wenn nicht noch öfter, gerade das Absterben in den Vordergrund geschoben wird. Die Dialektik wird durch Eklektizismus ersetzt. Das ist, was den Marxismus anbelangt, die allgemein übliche, am weitesten verbreitete Erscheinung in der offiziellen sozialdemokratischen Literatur unserer Tage. Ein solches Ersetzen ist natürlich nichts Neues, es war sogar in der Geschichte der klassischen griechischen Philosophie zu beobachten. Bei der Verfälschung des Marxismus in Opportunismus pflegt die Verfälschung der Dialektik in Eklektizismus die Massen am leichtesten zu täuschen. Sie gewährt eine scheinbare Befriedigung, berücksichtigt scheinbar alle Seiten des Prozesses, alle Entwicklungstendenzen, alle widerspruchsvollen Einflüsse und so weiter, während sie in Wirklichkeit gar keine einheitliche, keine revolutionäre Auffassung des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses gibt. Wir haben schon oben davon gesprochen und werden in der weiteren Darstellung ausführlicher zeigen, dass die Lehre von Marx und Engels von der Unvermeidlichkeit der gewaltsamen Revolution sich auf den bürgerlichen Staat bezieht. Dieser kann durch den proletarischen Staat, die Diktatur des Proletariats, nicht auf dem Wege des Absterbens abgelöst werden, sondern als allgemeine Regel nur durch eine gewaltsame Revolution. Die Lobrede, die Engels auf die gewaltsame Revolution hält und die den vielfachen Erklärungen von Marx durchaus entspricht, erinnern wir uns an den Schluss des Elends der Philosophie und des Kommunistischen Manifests mit der stolzen und offenen Erklärung, dass die gewaltsame Revolution unausbleiblich ist, erinnern wir uns an die Kritik des Gotha-Programms vom Jahre 1875, fast 30 Jahre später, in der Marx den Opportunismus dieses Programms schonungslos geißelte. Diese Lobrede ist durchaus keine Schwärmerei, durchaus keine Deklamation, kein proletarischer Ausfall. Die Notwendigkeit, die Massen systematisch in diesen, gerade in diesen Auffassungen über die gewaltsame Revolution zu erziehen, liegt der gesamten Lehre von Marx und Engels zugrunde. Der Verrat an ihrer Lehre durch die heutzutage vorherrschenden sozialchauvinistischen und kautskianischen Strömungen kommt besonders plastisch darin zum Ausdruck, dass man hier wie dort diese Propaganda, diese Agitation vergessen hat. Die Ablösung des bürgerlichen Staats durch den proletarischen ist ohne gewaltsame Revolution unmöglich. Die Aufhebung des proletarischen Staates, das heißt die Aufhebung jeglichen Staates, ist nicht anders möglich als auf dem Wege des Absterbens. Eine ausführliche und konkrete Entwicklung dieser Auffassungen lieferten Marx und Engels, indem sie jede einzelne revolutionäre Situation studierten, die Lehren aus den Erfahrungen jeder einzelnen Revolution analysierten. Wir gehen nunmehr zu diesem fraglos wichtigsten Teil ihrer Lehre über.